Mehr hören, mehr erleben. Der Audioverlag. Das kleine Gespenst von Ottfried Preußler. Hörspielbearbeitung Ingeborg Tröndle. Musik Ingfried Hoffmann. Regie Annette Kurt. Teil 1: Sehnsucht nach Tageslicht. Auf Burg Eulenstein hauste seit uralten Zeiten ein kleines Gespenst. Es war ein harmloses, kleines Nachtgespenst. Es tat niemandem etwas zuleide, außer man ärgerte es. Tagsüber schlief es in einer schweren, eisenbeschlagenen Truhe aus Eichenholz. Diese Truhe stand auf dem Dachboden, gut versteckt hinter einem der dicken Schornsteine. Und kein Mensch ahnte, dass sie eigentlich einem Gespenst gehörte. Erst nachts, wenn im Städtchen Eulenberg, das zu Füßen der Burg lag, die Rathausuhr Mitternacht schlug, erwachte das kleine Gespenst. Pünktlich beim 12. Glockenschlag öffnete es die Augen und reckte und streckte sich. Dann kramte es unter den alten Briefen und Urkunden, die ihm als Kopfkissen dienten, den Schlüsselbund mit den 13 Schlüsseln hervor. Diesen Schlüsselbund schleppte es ständig mit sich herum. Es schwenkte ihn gegen den Truhendeckel und augenblicklich hob sich der Deckel von selber, klappte auf und das kleine Gespenst stieg aus der Truhe heraus. Eklig. Jedes Mal stieß es mit dem Kopf gegen eine der vielen Spinnweben. Diesen Teil des Dachbodens hatte seit Jahren kein Mensch mehr betreten. Er war ganz zugesponnen und schrecklich verstaubt. Auch die Spinnweben hingen voll Staub. Wenn man sie nur leicht berührte, kam der Staub herabgerieselt und kitzelte in der Nase. Das kleine Gespenst schüttelte sich ein paar Mal, um richtig wach zu werden. Dann schwebte es hinter dem Schornstein hervor zu seinem mitternächtlichen Rundgang. Wie alle Gespenster hatte es überhaupt kein Gewicht. Es war luftig und leicht wie ein Nebelstreifen. Nur gut, dass es niemals ohne den Schlüsselbund mit den 13 Schlüsseln die Runde machte. Der leiseste Windhauch hätte genügt, um es fortzuwehen. Wer weiß wohin. Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb das kleine Gespenst den Schlüsselbund ständig mit sich herumtrug. Es brauchte ihn nämlich bloß durch die Luft zu schwenken und schon öffneten sich alle Türen und Tore auf seinem Weg. Sie öffneten sich von selbst, egal ob verriegelt oder verschlossen, ob zugeklinkt oder nur angelehnt. Genauso war es mit Truhendeckeln und Schranktüren, mit Kommoden und Reisekoffern, ja sogar mit Ofenklappen und Schubfächern, Dachluken, Kellerfenstern und Mausefallen. Ein Wink mit dem Schlüsselbund und sie öffneten sich. Ein zweiter Wink und sie schlossen sich wieder. Ich bin so froh, dass ich diesen Schlüsselbund besitze. Ohne ihn wäre das Leben bedeutend schwieriger. Bei schlechtem Wetter verbrachte das kleine Gespenst die Geisterstunde meistens in den Räumen des Burgmuseums. Zwischen den alten Bildern und Rüstungen, den Kanonen und Spießen, den Säbeln und Reiterpistolen fühlte es sich wohl. Es machte sich einen Spaß daraus, die Ritterhelme mit Hilfe des Schlüsselbundes auf- und zuschnappen zu lassen. Es rollte die steinernen Kanonenkugeln auf dem Fußboden hin und her, dass sie nur so rumpelten. Und manchmal, wenn es gerade Lust hatte, unterhielt es sich mit den Damen und Herren, die auf den goldgerahmten Gemälden im Rittersaal abgebildet waren. Guten Abend, mein Bester. Besonders gern redete es mit dem Bild des Burggrafen Georg Casimir. Der hatte vor ungefähr 500 Jahren gelebt und ist ein ziemlich ungehobelter Mensch gewesen. Erinnerst du dich noch an die Nacht im Oktober damals, als du mit deinen Kumpanen gewettet hast, du würdest mich fangen und eigenhändig zum Fenster hinauswerfen? Ich muss sagen, mein lieber Burggraf, du hattest mich mit deiner Wette ganz schön in Wut gebracht. Darum darfst du es mir nicht übel nehmen, dass ich dir tüchtig Angst gemacht habe. Aber musstest du deshalb gleich aus dem Fenster springen? Das Fenster war immerhin im dritten Stock. Zum Glück bist du ja im schlammigen Burggraben weich gelandet. Du musst doch zugeben, die Sache hätte auch schief gehen können. Wir sind amüsiert. Vor dem Bild der wunderschönen Pfalzgräfin Genoveva Elisabeth Barbara verneigte sich das kleine Gespenst immer besonders höflich. Ja, meine verehrteste Genoveva Elisabeth Barbara, vor 400 Jahren habe ich euch mal geholfen, eure kostbaren goldenen Ohrringe wiederzufinden. Die alte Elster vom Turm hatte sie von eurer Fensterbank wegstibitzt. Nein, wie köstlich. Ich bin Ihnen ja so dankbar, dass Sie meinen Ohrring gefunden haben. Oh, wie köstlich. Ja. Oft stellte sich das kleine Gespenst vor das Gemälde mit einem feisten Herrn. Auf dem Bild trägt dieser Herr einen roten Knebelbart und einen Spitzenkragen über dem Lederwams. Vor 325 Jahren hatte dieser gefürchtete schwedische General Torsten Torstensson mit seiner Armee die Burg Eulenstein und das Städtchen belagert. Doch schon nach wenigen Tagen hatte er eines Morgens das Lager abbrechen lassen und war mit seinen Soldaten unverrichteter Dinge abmarschiert. Nun, General, wie ich fürchte, zerbricht man sich in gelehrten Kreisen noch heute den Kopf darüber, warum sie damals so hastig abgezogen sind. Aber keine Angst, General. Ich behalte die Sache für mich. Höchstens, dass ich sie einmal dem Uhu Shuhu erzähle, der eine Schwäche für solche Geschichten hat. Doch das wird sie nicht weiter stören, hoffe ich. Mein Zuhause habe ich auf der alten Burg, dem Eulenstein, in einem staubigen, geheimnisvollen Dachkämmerlein. Dort steht vergessen und verborgen eine alte Eichentruhe, in der schlafe ich tagsüber und genieße meine Ruhe. Wenn um Mitternacht die Rathausuhr zum 12. Male schlägt, wache ich auf aus tiefem Schlaf und bin sofort gut aufgelegt. Ich recke mich und strecke mich, ich fühle mich sehr gesund. Schnell greife ich nach meinem fabelhaften Zauberschlüsselbund. Die 13 Schlüssel daran haben eine tolle Eigenschaft. Sie öffnen alle Schlösser mühelos, ganz ohne fremde Kraft. Schon springt der Truhendeckel auf, der Weg ins Freie ist gemacht. Ich entschwebe fröhlich in die Mondscheinnacht.